man studiert und sitzt bis nachmittags um fünf in Espresso-Bar. Und dann geht man flippern um sieben. Von sieben bis acht, die ersten Seminare, dann schon nach Hause zu sitzen. Ich glaube, das haben die Songs eigentlich alle erst in der Jukebox kennengelernt. Und das war, für mich war Yesterday und solche Sachen viel, viel wichtiger als die Rolling Stones. Das war eine große ideologische Front, also entweder oder. Es war überhaupt nicht erlaubt, das gleichzeitig in einem und selben Herzen die Beatles und die Stones zu haben. Und ich war halt, ich kam von John Coltrane und Gustav Mahler her und fand das also doch ein bisschen schöner komponiert. Also die Arrangements von George Martin sind ja doch meisterlich gewesen. Und ich habe dann, und deshalb war es bei mir auch so, dass ich die Stones eigentlich nur in ihrer Zeit richtig gekauft und gehört habe als Platte, als sie eben versuchten, den Weltruhm der Beatles ein bisschen zu egalisieren. Also das zeigen ja schon die beiden Cover von Beggar's Banquet und wie heißt das andere, wo sie Magical Mystery Tour nochmal aufnehmen. Und als dann mein Freund, der mehr auf der Seite der Stones stand, hat mir dann noch zum Geburtstag oder zu Weihnachten Exit on Mainstream geschenkt und da bin ich wieder ausgestiegen, fand ich viel zu brutalistisch ein bisschen. Damals gab es noch eine von der CIA gesponserte Zeitschrift Der Monat in Deutschland. Und Karl-Heinz Bohrer, der damals Feuilleton-Chef oder Feuilleton-Redakteur zumindest in der FAZ war, hat im Merkur eine hinreißende Reportage über diese zertrümmernden Stühle in dem Waldseestadion und so weiter geschrieben. Bericht eines seiner besten Essays, mindestens 20, 30 Seiten lang. Und wie die Stones aufgetreten sind. Ja, also das haben wir in Freiburg natürlich nur aus der Ferne mitbekommen, das Waldseestadion, das Event. Und 65 war ich auch noch gar nicht so richtig, abgesehen von, ich hatte glaube ich noch keine einzige Platte oder hatte vielleicht keine einzige, hatte noch gar keinen Plattenspieler auf jeden Fall. Die Beatles, die frühen Beatles sind mir alle aus der Jukebox mehr vertraut, dass man die so anwählt. 65 hat noch Coltrane Love Supreme eingespielt, kurz vor Weihnachten, das war für mich viel wichtiger. Jagger ist geboren, zwei Wochen nach der größten Panzerschlacht des Zweiten Weltkriegs, die Panzerschlacht von, Doppelschlacht von Kurz von Oriol. Und die ging mit einer deutschen Kaltniederlage zu Ende. Es war eine deutsche Offensive gewesen, die letzte mit Tigerpanzer, der Tigerwaldsäuber gebaut. Und also kurzum, das war sozusagen das Ende der Panzerschlacht. Während the body stank, nicht die stinken, wenn sie verbrannt werden. Ja. Aber was. Und das hat mit Blitzkrieg gar nichts zu tun, sondern Blitzkrieg ist nur ein einziges Mal gewesen, nämlich gegen Frankreich. Die Franzosen hatten substanziell mehr Panzer, substanziell mehr Flugzeuge, sie haben sie alle nur falsch eingesetzt. Die hatten auch Funk teilweise, die Matilda-Panzer, die Guderian hatte drauf gestanden, dass alles mit UKW-Guck ausgestattet ist. Ich habe Zeichnungen von deutschen Panzern, P3 und P4, also die frühen. Also ein UKW-Gerät zum Empfang und ein anderes getrenntes zum Senden. Nicht alle hatten, ich glaube nicht alle, also so die Unterleutnants, die Einzelpanzerkommandierten hatten nicht immer, hatten manchmal nur Empfang. Aber auf der Ebene des Panzerrudelführers war immer Funk und deshalb waren die so beweglich. Ich fand es schon bemerkenswert. I rode a tank, held a general's rank, when Blitzkrieg raged and the body stank. Das schien ja schon mehr als Christus und Anastasia und St. Petersburg. Also vielleicht, weil es eben in die eigene Erfahrung so reingeht, zumindest in die Erfahrung von Jaggers Eltern. Also der kennt die Mord natürlich auch. Das sind ja etwas relativ präzise, dieselbe Generation, Jagger und Waters und ich und so weiter. Und das, der Effekt, also man merkt zum Beispiel richtig bei Roger Waters ist eben, dass der Krieg immer der Krieg des Vaters ist. Und ich stelle mir eben vor, dass Mick Jaggers Leute wirklich Angst hatten, dass der Blitzkrieg nicht in den Kirchen aufhört, sondern dass die weiterrollen sozusagen auf Mary Old England zu. Das war ja eine Planung unter neben Seelöwe. Was mir noch ganz spontan, also Krieg und Zweiter Weltkrieg und Aftermath, Nachkrieg. Was in den Aufsätzen nicht stand, weil ich erst vor 10 Jahren oder so erfahren habe, war sehr lustig. Die Universität der Künste, die damals noch Hochschule hieß, HDK. Und ich war mit dem damaligen Rektor ganz gut befreundet oder irgendwie, der fand mich sehr angenehm, der Roller. Und dann plötzlich hat er mich eingeladen, vollkommen spontan, ohne demokratische Abstimmung, glaube ich, die Laudatio auf Rhein-Inhold zu halten, als der Gastprofessor wurde wegen seiner Ambient Music. Und da habe ich halt das sehr betont, diese britische Crossover-Kultur, das ist nur so amerikanische Bluesplatten auf der einen Seite und Hochtechnologie, die mehr europäisch als amerikanisch ist. Nicht? Und dann kam er und hat sich sehr bedankt bei mir, war ganz zufrieden und äußerst angetan von meiner Laudatio und sagte, ganz genau so war das. Also meine Eltern, seine Eltern hätten ihn irgendwie klassische Musik traktiert und Piano zu Hause oder sowas. Und aber das war in Yorkshire und im Norden von diesem teuren Wilford oder so und im Süden, so in 30 Kilometern Abstand, war jeweils ein amerikanischer Militärflughafen und so sei seine Musik entstanden. Das war sehr deutlich damals in Freiburg. Die Zeit lang kam, als die studentische WG, wo wir uns immer rumtrieben, meine Liebste und ich, als sie fast kein Geld hatten, da haben die sich immer Azubis und Strichmädchen oder irgendwas gehalten und die haben für dich geklaut dann in den Kaufhäusern. Und wenn die da waren nachts bei den Partys, mussten wir eben proletarische Musik auflegen. Und wenn die dann weg waren und wir dann so eher im Status der angehenden Assistenten oder sowas waren, dann haben wir halt Pink Floyd und Georgi Ligeti einfach durcheinander gehört, weil Lontano genauso selig ist und Ligeti ein wahnsinniger Beatles-Fan war. In Freiburg hieß es damals immer so, lachen die Pink Floyd-Hörer, schmeißen keine Steine gegen das Amerika-Haus, das machen nur die Rolling Stones-Fans. Ja, das war schon sehr polarisiert, mehr als heute in der schwätzigen Presse nach dem 45-jährigen wieder eher klar wird. Also entweder eben in der Drogenszene oder in der politischen Szene. In der politischen Szene galt es auch als äußerst unfein, sich so jeden zweiten Abend in Wolkenkuhrufsheim hineinzuschießen. Die wollten bewusst leben und es gab Kräche und Austritte und Liebespaare brachen auseinander, weil also mein bester Freund und dessen damaliges Bettgenosse, ja, wir haben gekifft zu viert und immer Musik gehört oder so. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir irgendwie eine ganz raffinierte Platte von Beatles oder Cream aufgelegt haben. Und saßen uns so winterlich unter das Bett und plötzlich rief die Frau in ihrem amerikanischen Deutsch, jetzt höre ich Polyphon. Das war bestimmt Sgt. Pepper, weil das so zaunmäßig fein aufeinander mit vier Stuben, also halbdichten Räumen, so getrennt aufgenommen und dann gemischt. Während bei den Stones hörte man halt immer noch die Tendenz zur Simulierung von Live-Konzerten und das war längst nicht, akustisch war das längst nicht so ausgefuchst. Aber das ist ja dieser ewige Streit zwischen Dietrich Dietrichsen und mir. Bei DD, da kommt die ganze populäre Musik und kommt alles aus New Orleans von den Schwarzen und das heißt Signifying und das geht bis zum Hip-Hop heute bei ihm durch. Und meine These ist ganz im Gegenteil. Zumindest die klassische Phase der Popmusik, also 63 bis 73 so ungefähr, das war eben ein absolutes Crossover zwischen europäischer Technologie, Hochtechnologie und amerikanischen Rhythm and Blues Platten. Das konnte nur in England entstehen, British Invasion. Sie wissen ja, es steht ja alles bei mir irgendwo. Tonbandquelle der deutschen Kriegsmarine in Abbey Road bis in die mittleren 60er Jahre, bis in die frühen Beatles-Platten. Dann haben sie halt auf. Also bei Pink Floyd, die hatten schon. Die haben heute einen 72-Kanal-Mischpult, an dem saß ich halt, nicht? Und die internen Aufnahmen von Dark Side of the Moon waren 16-kanälig. Und deshalb konnten sie überhaupt jetzt, nur so 2004 oder 2005, dieses neue Dolby Surround machen, weil die Stereoaufnahme von 73 war eben nur ein Pis-aller, ein schlechter Umweg. Nicht? Wenn man sich auf die Seite des Teufels stellt, ist man eigentlich immer noch Christ. Das ist nicht gut in meinen heutigen Augen. Man sollte es völlig ignorieren, diese dualistischen Religionen. Und gar nicht erst darüber reden. Schauen Sie, Nietzsche hat auch in der Genealogie der Moral so schön unterschieden. Man spricht eben entweder von Gut und Böse, dann ist man im Dualismus, im Christlichen oder Manichäischen. Oder man spricht wie die griechischen Adligen und Helden eben von Gut und Schlecht. Und das ist überhaupt nicht in dem Sinne jetzt so theologisch, dualistisch. Wir sind die Guten, das Aristoi heißt, wir sind die Besten. Und die Besten der Achaia heißt in der Ilias, das sind die Helden vor Troja. Und die anderen sind halt, ich weiß jetzt nicht, wie das Griechisch heißt, das ist das gemeine Volk. Das ist so die Rollstones eben, die ja viel mehr in die Unterklassen auch hineingewirkt haben. Jetzt akustisch, musikalisch, stilbildend. Das wollte ich nur noch abschließend sagen, wenn man das wissen. Wahrscheinlich kommen noch andere Leute zu mir. Also dass man die Dimension von Rock'n'Roll und Pille, die damals auf den Markt kam, und Sexualität und Kopie und so weiter, nicht vernachlässigen sollte. Aber nicht so, aber eben mein Versuch da in London in der Tate Gallery ist eben ein bisschen hochzuhängen, nicht einfach als Laster-Zoom abzuhandeln, sondern wirklich als eine Form der, die nicht einfach Jesus und Gott den Teufel entgegensetzt, sondern wirklich das so transgrediert, dass davon gar keine Rede mehr sein kann, von solchen postchristlichen Nachdenken. Wäre vielleicht auch ein Grund, weshalb im Brüden Amerika die Dinge nicht so frei ausgesprochen werden konnten wie zwingend in London. Aber das lassen wir jetzt offen. Ich bedanke mich für die schönen Fragen und guck mal, ob noch andere Pflichten.